Orpheus gepflügt. Ja? Was ist das? Orpheus gepflügt. Orpheus, der Sänger, war ein Mann, der nicht warten konnte. Nachdem er seine Frau verloren hatte, durch zu frühen Beischlaf nach dem Kindbett oder durch verbotenen Blick beim Aufstieg aus der Unterwelt, nach ihrer Befreiung aus dem Tod durch seinen Gesang, so dass sie in den Staub zurückfiel, bevor sie neu im Fleisch war, erfand er die Knabenliebe, die das Kindbett spart und dem Tod näher ist als die Liebe zu Weibern. Die Verschmähten jagten ihn mit Waffen ihrer Leiber, Ästen, Steinen. Aber das Lied schont den Sänger. Was er besungen hatte, konnte seine Haut nicht ritzen. Bauern, durch den Jagdlärm aufgeschreckt, rannten von ihren Pflügen weg, für die kein Platz gewesen war in seinem Lied. So war sein Platz unter den Pflügen.